Deutschlandfunk. Kommentar. Nach 70 Jahren angespannter Beziehungen ein historischer Besuch für Kuba und die USA. Mit John Kerry besuchte heute erstmals seit 1945 ein amerikanischer Außenminister das kommunistisch regierte Land und eröffnete in Havanna die neue US-Botschaft. Ein Kommentar aus Washington von unserer Korrespondentin Bettina Klein. Welch ein historischer Tag. Obamas Schritt der Öffnung hin zu Kuba war richtig, notwendig und überfällig. Zu lange haben die Kubaner auf die wirtschaftliche Öffnung gewartet. Zu lange haben ihre Angehörigen und Freunde in den Vereinigten Staaten einen erleichterten Austausch und Handel mit der Insel, wie es hier heißt, ersehnt. Ein wirtschaftlich abgeschotteter Staat ist heutzutage leichter autoritär zu kontrollieren als ein offener. Die Hoffnung besteht in einer Art ökonomischer Perestroika, die eine politische Öffnung nach sich zieht. Sollte der Kongress das Embargo aufheben, wäre es für die Castro-Brüder etwas schwieriger, die gesamte Verantwortung für die desaströse Situation im Land allein den USA zuzuweisen. Veränderungen wären wohl unausweichlich. Auch das ist ein Kalkül der Obama-Regierung. Aber, und das ist ein nicht minder großes Aber, es ist eine Hoffnung. Ein erheblicher Teil des ganzen Projekts bleibt ein Versprechen, das noch eingelöst werden muss. Und zwar von der kubanischen Regierung, die sich zu nichts verpflichten musste, worauf Millionen Kubaner ebenfalls warten. Menschenrechte, Bürgerrechte, Meinungs- und Pressefreiheit. All die Selbstverständlichkeiten einer Demokratie, hinter die niemand, der sie einmal genossen hat, im Ernst zurückfallen möchte. Die US-Regierung muss jetzt dranbleiben. Sie darf nicht den Eindruck erwecken, die kubanischen Dissidenten seien vergessen oder gar weggeworfen, wie die republikanische Abgeordnete Iliana Rosletinen als einflussreiche Stimme der konservativen Exilkubaner im Kongress Obama und Kerry vorwirft. Tatsächlich war kein kubanischer Oppositioneller bei der offiziellen Zeremonie zur Botschaftseröffnung dabei. Sie werden erst später am Tag von der US-Regierung dazugeladen. Es ist die immer wieder zu beobachtende Entwicklung bei der Überwindung totalitärer Regime. Man erinnere sich, mit welchem Unbehagen und Misstrauen man im Westen den in Osteuropa aufkeimenden Befreiungsbewegungen wie Solidarność zunächst gegenüberstand. Es muss ein Hebel bleiben, um wirklich Werte der Demokratie und Freiheit einzufordern. Und dazu könnte das noch nicht aufgehobene Embargo dienen. Da ist der Kongress vor, der, anstatt jetzt noch mehr Sanktionen zu fordern, weitere Erleichterungen an sichtbare politische Fortschritte knüpfen könnte. Allerdings, auch die Mehrheit der Exilkubaner in den USA befürwortet inzwischen eine Öffnung, die Jüngeren unter ihnen zu 90%. Das ist ein Fakt, an dem auch die Republikaner nicht vorbeikommen werden. Nicht zuletzt die immer häufiger werdenden Bilder von Live-Übertragungen im Fernsehen, das karibische Meer und der blaue Himmel als Kulisse lassen schon längst die Herzen der Amerikaner höher schlagen, die es nicht abwarten können, endlich dorthin zu reisen, wie in ein ganz normales Land. So läuft das in den USA. Business first, alle stehen hier in den Startlöchern. Und viele berufen sich wieder auf John Lennon. How do we end communism with Coca-Cola, blue jeans and rock'n'roll? Auch in Kuba. Das muss die Zukunft erst beweisen.